Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Der Krisenimperialismus zum Charakter der neuen Weltordnungskriege. Die Sendung referiert in 6 Thesen das gerade erschienene Buch Weltordnungskrieg von Robert Kurz, der mit seinem Schwarzbuch des Kapitalismus bekannt wurde. These 1. Der Krisenimperialismus in der Epoche der mikroelektronischen Revolution und die Kapitalverwertung an ihrer historischen Schranke. Dem Kapitalismus ist mit einem unhistorischen Verständnis nicht beizukommen. Die Logik der Verwertung von Kapital bewirkt nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen, sondern einen unumkehrbaren historischen Prozess mit qualitativ verschiedenen Verhältnissen. Die jeweilige Weltkonstellation kann nur aus der Entwicklung des Weltkapitals heraus erklärt werden. Wenn sich eine bestimmte Stufe der Verwertung erschöpft hat, werden auch die damit verbundenen politischen Institutionen, Begriffe und Ideologien hinfällig. Das gilt umso mehr bei einem Reifegrad des Weltsystems, wie er am Ende des 20. Jahrhunderts erreicht worden ist. Die dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik hat seit den 80er Jahren damit begonnen, lebendige Arbeit zunehmend aus dem Produktionsprozess durch Rationalisierung und Computerisierung herauszudrängen. Dabei bildet aber die Vernutzung lebendiger Arbeit die Substanz des Kapitals. Das Kapital untergräbt also durch die Verdrängung lebendiger Arbeit aus dem Produktionsprozess seine eigene Basis. Auf der Höhe der von Kapital selbst hervorgebrachten Produktivität ist keine realökonomisch erweiterte Reproduktion mehr möglich. Diese strukturelle Überakkumulation des Weltkapitals führt in den Metropolen durch Anwendung der Mikroelektronik zu einer strukturellen Massenarbeitslosigkeit, zu globalen Überkapazitäten und einer Flucht des Geldkapitals in den Finanzüberbau. In der Weltmarktperipherie im Süden und Osten verhindert der Mangel an Kapitalkraft die mikroelektronische Aufrüstung. Aber gerade dadurch brechen ganze Nationalökonomien und Weltregionen umso schneller zusammen, weil sie so tief unter die Standards der Kapitallogik fallen, dass ihre gesellschaftliche Reproduktion vom Weltmarkt für ungültig erklärt wird. In der Folge kommt es zu einem Kostensenkungs- und Stilllegungswettlauf. Globalisierung ist nichts anderes als transnationale Rationalisierung und insofern tatsächlich etwas qualitativ Neues. Der traditionelle Kapitalexport in Form von Erweiterungsinvestitionen im Ausland nach dem Baukastenprinzip wird ersetzt durch die Auslagerung von betriebswirtschaftlichen Funktionen, um das globale Kostengefälle auszunutzen. So entstehen einerseits transnationale Wertschöpfungsketten, während andererseits gleichzeitig wachsende Teile der gesellschaftlichen Reproduktion austrocknen und absterben. Dieser Prozess wird überformt und gesteuert vom ebenso globalisierten Finanzblasenkapital. Allerdings bleibt der alte Abstand zwischen Metropolen und Peripherie auch unter den Krisenbedingungen der Globalisierung erhalten. Jetzt nicht mehr als Abstand im Grad der kapitalistischen Entwicklung, sondern als Abstand im Grad des gesellschaftlichen Zerfalls. Die transnationale Wertschöpfung verdichtet sich im nordamerikanischen Raum, in der EU, in Japan bzw. Südostasien, während sie in der übrigen Welt immer dünner wird. Dabei sprengt die Dynamik der betriebswirtschaftlichen Globalisierung im Kontext der transnationalen Finanzmärkte die nationalökonomischen Regulationsräume auf. Der Staat in den Metropolen verschwindet nicht, aber er hört auf, im klassischen Sinne ideeller Gesamtkapitalist zu sein. Als dieser ideelle Gesamtkapitalist hatte der Staat die Funktion, die allgemeinen Rahmenbedingungen der Kapitalverwertung abzusichern. Weil er sich im Unterschied zur Betriebswirtschaft nicht transnational zerstreuen kann, verliert er eine Funktion der Regulation nach der anderen und mutiert zur rein repressiven Krisenverwaltung. Es handelt sich aber nicht bloß um eine soziale Herabsetzung wachsender Teile der Gesellschaft, sondern damit zerschlägt das Kapital auch unfreiwillig eine ganze Reihe seiner eigenen Rahmen- und Existenzbedingungen. Das zeigt sich nicht zuletzt in einem Widerspruch neuer Qualität zwischen transnationaler Verwertung des Kapitals und nationaler Währungsform des Geldes. In der Peripherie des Weltmarktes lösen sich zusammen mit dem Großteil der kapitalistischen Reproduktion die Staatsapparate in einem weitaus größeren Umfang auf. Die öffentlichen Dienste verschwinden fast vollständig, die Verwaltung kapituliert, die Repressionsapparate verwildern. Übrig bleiben nur kleine Produktivitäts- und Rentabilitätsinseln in einem Ozean von Desorganisation und Verelendung. Jede nationalökonomische Entwicklung kommt zum Stillstand. Die global agierenden Konzerne reißen sich die wenigen Inseln betriebswirtschaftlicher Verwertbarkeit als Bestandteil ihrer transnationalen Betriebswirtschaft unter den Nagel. Parallel dazu entsteht eine Plünderungsökonomie, in der die physische Substanz der zusammengebrochenen Volkswirtschaft ausgeschlachtet wird und Bevölkerungsgruppen nach ethnischen oder religiösen Kriterien in einer Fortsetzung der Konkurrenz mit anderen Mitteln übereinander herfallen. An die Stelle gesellschaftlicher Institutionen treten marodierende Gruppen. Ein Großteil der Eliten verwandelt sich in die Führung von Ethno- oder Religionsbanditen und Clanmilizen, in Warlords und Fürsten des Terrors. Diese Verhältnisse bilden nur ein Übergangsstadium der Weltkrise an der historischen Grenze des Verwertungsprozesses. Vorerst kann die Plünderungsökonomie noch an den Weltmarkt andocken und die Ausschlachtung der ökonomischen Ruinen ebenso als weitergehenden Verwertungsprozess erscheinen lassen, wie es andererseits auch durch die immer neue Aufblähung von Finanzblasen in den Zentren geschieht. Aber beide Phänomene nähern sich der völligen Erschöpfung. These 2. Das Ende des klassischen Imperialismus und die USA in der Funktion des ideellen Gesamtimperialisten. Vor diesem Hintergrund der Weltmarktkrise hat sich der klassische Imperialismus erledigt. Wie sich einerseits die Betriebswirtschaft nicht mehr national formieren und regulieren lässt, so macht andererseits die Unterwerfung und Einverleibung von kapitalistisch überflüssigen Bevölkerungsmassen keinen Sinn mehr. Die territoriale Form der Herrschaft und Expansion ist überflüssig geworden. Die Besitzer der wahren Arbeitskraft haben in ihrer globalen Mehrzahl ausgedient, ohne dass sie jedoch aus der kapitalistischen Logik herauskommen. Die negative Weltvergesellschaftung auf der Basis der Verwertung soll auf Biegen und Brechen aufrechterhalten werden. Schon in der Nachkriegsgeschichte war die Konkurrenz der alten nationalen Ausdehnungsmächte abgelöst worden durch die Konkurrenz der Supermächte USA und Sowjetunion. Dabei war nicht mehr der Kampf um nationale Einflusszonen bestimmend, sondern die Frage der Regulationsprinzipien und Modalitäten kapitalistischer Reproduktion. Es handelte sich um die Konkurrenz der historischen Nachzügler auf dem Weltmarkt der Gesellschaften nachholender Modernisierung im Bezugsraum der Pax Sovietica mit den Gesellschaften des entwickelten kapitalistischen Zentrums im Bezugsraum der Pax Americana. Die USA waren bereits damals zur alleinigen Führungsmacht des Westens auf der Basis kontinentaler Ressourcen und des größten Binnenmarktes der Welt herangereift, uneinholbar davongezogen durch die Dynamik ihres militärisch-industriellen Komplexes seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende der nachholenden Modernisierung gibt es kein Zurück zu den alten innerimperialistischen Konflikten nationaler Ausdehnungsmächte. Stattdessen haben wir es mit der planetarischen Vereinheitlichung der Pax Americana zu tun. Es ist lächerlich, von einer neuen innerimperialistischen Konkurrenz zwischen USA und BRD bzw. EU zu reden. Der in den Jahrzehnten des Nachkriegsbooms aufgebaute US-Militärapparat ist konkurrenzlos. Jahr für Jahr beträgt der US-Rüstungsetat mehr als das 20-fache des deutschen. Es gibt weder militärische noch politische und ökonomische Bedingungen für eine neue Konkurrenzmacht. Trotz einer gewissen einschlägigen Rhetorik und einzelner Interessenmomente agieren die USA nicht im Rahmen ihrer nationalen territorialen Expansion, sondern als eine Art globale Schutzmacht der allgemeinen Kapitalverwertung und seiner Gesetze. Alle Staaten bewegen sich im Kontext transnationaler Verwertungsprozesse unter gleichzeitigem Druck einer wachsenden Masse von Überflüssigen. Deshalb ist die Rolle der USA als letzte Supermacht nicht bloß von ihrem militärischen Gewicht her zu erklären, sondern auch aus den Transnationalisierungsprozessen der Kapitalverwertung. Das gesamte transnationale Kapital, die Finanzmärkte und die verbliebenen Staatsapparate des Zentrums sind abhängig von der weltpolizeilichen Zugriffsfähigkeit der USA. Was sich so herausgebildet hat, ist ein ideeller Gesamtimperialismus unter alleiniger Führung der USA, verlängert über die NATO und andere weltkapitalistische Institutionen. Es gibt kein innerimperialistisches Feindbild mehr von konkurrierenden nationalen Interessen. Das heutige Feindbild ist ein demokratisch-gesamtimperialistisches und richtet sich gegen die Krisengespenster des vereinheitlichten Weltsystems. An die Stelle des staatskapitalistischen Imperiums der gescheiterten, nachholenden Modernisierung ist als neues Reich des Bösen ein diffuser Komplex von Störpotenzialen, Ethno- und Religionsterrorismus und Zerfallszuständen getreten. Der ideelle Gesamtimperialismus agiert im Wesentlichen als Sicherheits- und Ausgrenzungsimperialismus des demokratisch-kapitalistischen Zentrums gegen die vom Kapital selbst erzeugten Krisenverhältnisse, ohne diese je bewältigen zu können. Sicherheit soll hergestellt werden, um den reibungslosen Ablauf kapitalistischer Transaktionen bis in die prekären Verwertungsinseln der Weltmarktperipherie hinein zu gewährleisten. Dazu gehört an vorderster Stelle, dass der Zufluss des Treibstoffs für die kapitalistische Weltmaschine garantiert wird. Auch dabei geht es aber nicht um spezifisch US-nationale Ölinteressen, sondern um den weiteren Ablauf transnationaler Verwertung. Auch und erst recht jenseits nationaler territorialer Machtansprüche liegt das gemeinsame Ausgrenzungsinteresse des Zentrums gegen die globalen Flucht- und Migrationsbewegungen aus den Zusammenbruchszonen der Peripherie. These 3. Die letzte Weltmacht USA zwischen nationalem Interesse und transnationaler Funktion. Die Widersprüche im Rahmen des demokratischen Gesamtimperialismus, etwa der aktuelle Disput zwischen der BRD, Frankreich, Belgien etc. einerseits und der Führungsmacht USA andererseits, sind bloß zweitrangig. Daraus die Logik eines neuen innerimperialen Großkonflikts nach dem Muster der Weltkriegsepoche zu folgern, wäre ungefähr so intelligent wie der Versuch, die Differenzen etwa zwischen Nazi-Deutschland und Franco-Spanien, das sich bekanntlich aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten hat, zum eigentlichen Konflikt jener Zeit zu erklären. Es ist kein nationales Konkurrenzverhältnis alten Musters, das die gegenwärtigen innerimperialen Auseinandersetzungen bestimmt, sondern die Furcht einiger zweitrangiger Regierungen vor möglicherweise nicht mehr beherrschbaren Konsequenzen. NATO und übrige Staatenwelt differenzieren sich in unterwürfige und in zaudernde Vasallen, ohne dass letztere zur offenen Rebellion gegen die USA fähig oder auch nur willens wären. Das Zaudern entspringt eher der Furcht derjenigen, die nicht selber den Finger am Abzugshahn haben, während die willfährigen Staaten eher solche sind, die nichts mehr zu verlieren, aber auch sowieso nichts zu sagen haben. Während es bislang einschließlich der Afghanistan-Intervention keinerlei Widerspruch gegen die Weltordnungskriege unter Herrschaft der USA gegeben und die rot-grüne Regierung ihre germanischen Hilfstruppen mit Hurra demokratischer Ideologie ins Feld geschickt hatte, weckt nun der angekündigte Präventivschlag gegen den Irak Besorgnisse, weil ganz offen Völkerrecht, UNO und Souveränität, die Garantien der vielbeschworenen kapitalistischen Staaten und sogenannten Völkergemeinschaft missachtet werden. Die BRD, Frankreich und Konsorten bekommen es mit der Angst zu tun. Sie befürchten, dass mit ihnen bald ähnlich umgesprungen wird und das bisherige, legitimatorische Konstrukt der Staatengemeinschaft seinen Geist aufgeben könnte. Dass die USA derart rüde die Spielregeln der von ihnen selbst nach 1945 installierten kapitalistischen Staatenwelt mit Füßen treten, folgt formal aus dem inneren Widerspruch von nationaler Verfasstheit der letzten Weltmacht einerseits und ihrer transnationalen Funktion als Schutzmacht des globalisierten Verwertungsprozesses andererseits. Was die USA ausagieren, ist, dass das Prinzip der Souveränität in die Krise geraten ist. Sogar die Staaten des Zentrums, einschließlich der USA selbst, geben durch Privatisierung bis hin zum Gewaltapparat immer mehr innere Funktionen der Souveränität ab. Indem sie nun auch in der Außenbeziehung die Souveränität der Schurkenstaaten für nichtig erklären, exekutieren die USA nur die Krise der weltweiten Kapitalverwertung auf der politisch-juristischen Ebene, in der sich das Ende aller bürgerlichen Vertragsverhältnisse überhaupt und letztlich auch das Ende der Souveränität der USA selbst ankündigt. Der konservative Widerstand eines Teils der europäischen Staatenwelt gegen diese Dynamik ist zum Scheitern verurteilt. Dabei mögen auch alte, anti-amerikanische Ressentiments eine Rolle spielen, aber keine entscheidende mehr. These 4. An den Grenzen staatlicher Souveränität. Das Problem der gesamtimperialen Weltpolizei besteht darin, dass sie nur auf der Ebene von Souveränität agieren kann, die sie andererseits eigenhändig zerstören muss. Das gilt auch für die Hightech-Waffensysteme, die auf klassische territoriale Konflikte ausgerichtet sind. Die Krisengespenster, Störpotenziale, Terrorbanden und so weiter sind damit nicht zu erreichen, weil sie selber in den Falten der Globalisierung agieren. Al-Qaida ist genau wie ein transnationaler Konzern strukturiert. Die US-militärische Überlegenheit wird nutzlos, der Krieg gegen den Terror zum Schlag ins Leere. Gleichzeitig droht mit dem Ende der Finanzblasenkonjunktur ein schwerer Krisenschub für das kapitalistische Zentrum, insbesondere für dessen Herz, die US-Ökonomie selbst und in der Folge eine schwere Weltdepression. Damit wäre auch die weitere Finanzierungsfähigkeit des Hightech-Gewaltapparates der letzten Weltmacht in Frage gestellt. Deshalb hat die US-Administration vom Krieg gegen den Terror auf das Paradigma der Schurkenstaaten zurückgeschaltet. Der Präventivschlag gegen den Irak signalisiert eine doppelte Flucht nach vorn. Zum einen soll die Ruine der staatlichen Souveränität des Iraks mit ihrer ausgepowerten Armee als leichter Gegner klassischer staatlich-territorialer Prägung besiegt werden, um der Welt zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Zum anderen soll der drohende ökonomische Einbruch durch den unmittelbaren Zugriff auf die irakischen Ölfelder und die Zerschlagung der OPEC aufgefangen werden. Dabei geht es aber weniger um den materiellen Fluss des Öls, der auch ohne Militärintervention gewährleistet wäre, sondern kurzfristig um die Rettung der Finanzmärkte. Die abgestürzten Finanzmärkte sollen reaktiviert werden und das geht nicht ohne eine Zukunftsoption für einen neuen wertproduktiven Aufschwung. Nachdem sich die Optionen eines wertproduktiven Aufschwungs in Japan und Südostasien ebenso als Flop erwiesen hat wie die New Economy des Internet- und Telekom-Kapitalismus, soll es jetzt die Option Öl zu Vor-OPEC-Preisen unter direkter US-Kontrolle bringen. Der Schuss könnte jedoch nach hinten losgehen. Die irakische Armee ist zwar kein ernsthafter Gegner, aber ein möglicher Städtekampf um Bagdad und anderen Zentren mit hohen Opferzahlen, großen Zerstörungen und Millionen von Flüchtlingen würde die USA in der ganzen Welt moralisch diskreditieren. Vor allem aber kann mit Sicherheit kein stabiles Regime installiert werden. Eine US-Militärverwaltung des Irak und der gesamten Ölregion in der ständigen Konfrontation mit Guerilla und Terror wäre weder bezahlbar noch politisch-militärisch durchhaltbar und überdies alles andere als ein Euphoriesignal für die Finanzmärkte. Der Sieg über den Irak wird unvermeidlich ein Pyrrhus-Sieg, der die Gesamtkrise des Weltsystems nur verschärfen kann. These 5. Von der Scheinrationalität des materiellen Interesses und Kapital als irrationaler Selbstzweck. Wenn es um Erklärungen für die neuen Weltordnungskriege geht, sind sich die Fürsprecher des Westens wie auch seiner Gegner in einem Punkt einig. Immer geht es um bestimmte Interessen. Wem nützt es? Diese Frage wird zum Ausgangspunkt aller Argumentation. Es geht aber gar nicht um bestimmte Interessen, die immer schon dem irrationalen Selbstzweck der Kapitalverwertung untergeordnet sind. Der vulgäre Interessenmaterialismus verkennt die Realmetaphysik des Kapitals als weltliche Religion. Ziel des Kapitals ist aber nicht die Produktion und Anhäufung von materiellen Gegenständen wie Autos, Kaugummis oder Öl, sondern die ständige Anhäufung von Wert, der sich in Geld ausdrückt. Ziel und Sinn von Kapital ist nichts Materielles, sondern ein nicht materielles, nicht physisches, eben metaphysisches. Auch geht es beim Kapital nicht um den Konsum der Kapitalisten. Der wesentliche Teil des erwirtschafteten Mehrwerts muss bei Strafe des Untergangs für die nächste Mehrwertschöpfung reinvestiert werden. Das Kapital ist ein metaphysischer Selbstzweck. Das Kapital ist ein an sich irrationales gesellschaftliches Verhältnis, das an seinen Grenzen die in ihm eingeschlossenen rationalen Interessen überwältigt. Der gegen alle sinnlichen Inhalte gleichgültige Verwertungsimperativ verlangt letztlich die Auflösung der physischen Welt in die leere Formabstraktion des Werts, also ihre Vernichtung. Insofern kann von einem Todestrieb des Kapitals gesprochen werden, der sich in der betriebswirtschaftlichen Zerstörungslogik ebenso äußert wie in den Gewaltpotenzialen der Konkurrenz. Weil die Widersprüche nicht mehr in ein neues Akkumulationsmodell aufgelöst werden können, wird dieser Todestrieb heute unmittelbar und global offensichtlich. Die Selbsterhaltung des Systems um jeden Preis schlägt in die Selbstzerstörung seiner Akteure um. Amokläufer, Selbstmordsekten und Selbstmordattentäter exekutieren den objektiven Wahn des Systems in einem nie gekannten Ausmaß als perspektivlose Krisenreaktion. Eng damit verbunden ist das antisemitische Syndrom als letzte krisenideologische Reserve der modernen Subjektform. Weil sich die kapitalistische Binnenrationalität des bürgerlichen Aufklärungssubjekts nicht in einem neuen Akkumulationsmodell darstellen kann, bildet sie auch keine immanente Potenz gegen den systemischen Todestrieb mehr, sondern schlägt selber unmittelbar in einen Moment dieser Irrationalität um. Aufklärung und Gegenaufklärung, Vernunft und Wahn, Demokratie und Diktatur fallen in eins. Der demokratische Gesamtimperialismus kann seine eigene Krisenwelt nicht befrieden, sondern wird zum ideellen Gesamtamokläufer, bis hin zum Atomwaffeneinsatz gegen die Unsicherheitszonen, die ungreifbaren Krisengespenster und die Massen der Überflüssigen, wie ihn die US-Administration bereits offen angedroht hat. Trip. verstanden sind. Leicht zu verschwimmen. These 6. Die Linke in den Schützengräben des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Es gibt keine Alternative innerhalb des wahren Geldsystems mehr. Weil aber die Linke nichts anderes kennt als die Binnenalternativen auf dem Boden kapitalistischer Kategorien, die nur anders besetzt werden sollten, flüchtet sie größtenteils in die Vergangenheit und führt einen absurden Streit darüber, ob wir 1914 oder 1941 schreiben. Für die einen ist George Bush Jr. ein böser Mann, der die profitgeilen Interessen seiner nationalen Kapitalistenklasse vertritt, deren schlimmste Vertreter die sogenannten Spekulanten sind, die sowieso an allem schuld sein sollen. Das ist eine Kapitalismusanalyse, die bestenfalls auf dem Stand von Lenins Imperialismustheorie Anfang letzten Jahrhunderts ist. Dem ist nicht nur vorzuwerfen, dass unhistorisch argumentiert wird, viel schlimmer wiegt, dass das Kapital nicht als versachlichtes gesellschaftliches Verhältnis, sondern schlicht soziologisch als bestimmte Personengruppen erfasst wird. Damit fallen solche Erklärungsansätze weit hinter die marxische Kapitalanalyse zurück und werden der von Marx angesprochenen Fetischproblematik in keinster Weise gerecht. Das ist im besten Fall Mumpitz und hat mit Kapitalismuskritik nichts zu tun. Der andere Teil der radikalen Linken ist in der Konstellation des Zweiten Weltkrieges stecken geblieben und versucht nun, wie die sogenannten Antideutschen, die Bedingungen der Möglichkeit der Emanzipation im Bombenhagel der westlichen Wertegemeinschaft auf deren eigene Monster zu retten. Weil bornierte Ideologiekritik keine Geschichte kennt, läuft das Antideutschtum mit einem Hitlerbärtchen durch die Gegend, um es konjunkturell mal Schröder, mal Hussein anzukleben. Die ewige Wiederkehr des Faschismus in der islamischen Welt reproduziert demnach das gleiche Szenario wie während des Zweiten Weltkrieges. Demzufolge sind die Amerikaner und Briten die Alliierten und tun nun unfreiwillig Gutes für die Emanzipation. Beide Fraktionen sind intellektuell in der Epoche eines nationalökonomisch formierten Kapitals und national-imperialer Ausdehnungsmächte sitzen geblieben. Beide sind krisentheoretisch und überhaupt hinsichtlich der Kritik der politischen Ökonomie Analphabeten. Beide klammern sich an die kapitalistische Binnenrationalität des bürgerlichen Aufklärungssubjekts. Die Nostalgiker von 1914 und Anhänger der Mumie Lenins beschwören das Phantasma eines antiimperialistischen Bündnisses der linken Kriegsgegner in den Metropolen mit den Souveränisten und Völkern der Dritten Welt, die ihre bürgerliche Unabhängigkeit gegen den US- und BRD- bzw. EU-Imperialismus verteidigen sollen. Die Nostalgiker von 1941 dagegen delirieren mit der Vorstellung einer Anti-Hitler-Koalition unter Führung der guten Westmächte gegen den islamischen Faschismus und seine deutschen Helfershelfer zum Schutze Israels und der Zivilisation. Aber das Saddam-Regime taugt weder als weltbedrohendes Nazi-Imperium noch als hoffnungsfrohe Kraft nationaler Entwicklung. Und Bin Laden ist weder ein Hitler noch ein Che Guevara. Der palästinensische Staat zerfällt schon vor seiner Gründung, weil Staatlichkeit überhaupt keine reale Möglichkeit mehr ist. Umgekehrt kann die Barbarei von Intifada und Selbstmordattentaten nicht mit der fabrikmäßigen Judenvernichtung von Auschwitz gleichgesetzt werden. Für die falschen Freunde der Dritten Welt ist Israel ein imperialistisches Konstrukt und ignorieren seine westliche Qualität als Resultat des globalen Antisemitismus. Die falschen Freunde Israels verherrlichen die für den Mord an Rabin verantwortlichen reaktionär-ultrareligiösen Kräfte und verfallen selber in primitive rassistische Hetze. Die einen negieren Israel als Zufluchtsort, die anderen ignorieren die Tatsache, dass dessen Existenz mehr durch seine eigenen innere Krisenbarbarei gefährdet ist als durch äußere militärische Bedrohungen. Die Zombies von 1914 nehmen die völkisch-antisemitische, kulturalistische, antiamerikanische Verwahrlosung von Klassenkampf und Antiimperialismus in Kauf. Die Zombies von 1941 geben jede Kritik des imperialen Weltordnungskrieges preis, denunzieren hemmungslos die bedrängte israelische ebenso wie die US-amerikanische linke Opposition und funktionieren die notwendige Kritik von Antisemitismus und Antizionismus zur Legitimation des demokratischen Bombenterrors um. Gefordert ist stattdessen eine radikale Kriegsgegnerschaft, die sich der wirklichen Weltsituation stellt und eine kategoriale Kritik der kapitalistischen Moderne jenseits der falschen Immanenz von Scheinalternativen entwickelt, die nur noch verschiedene Formen derselben weltbürgerlichen Krisenbarbarei darstellen. Gegen den Krieg und gegen den deutschen Frieden. Die Thesen der Sendung fassen einige Grundgedanken des Buches Weltordnungskrieg, das Ende der Souveränität und die Wandlung des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung zusammen. Autor des Buches ist Robert Kurz, der mit dem Schwarzbuch Kapitalismus bekannt wurde und Redakteur und Mitherausgeber der Theoriezeitschrift Krisis ist. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.